Kundgabe 5347. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.03.1952. Gottes Werben um Arbeiter für seinen Weinberg. Ich brauche noch viele Arbeiter für meinen Weinberg. Und deshalb will ich, dass ihr die Weinbergsarbeit als wichtig erkennt und Knechte zu gewinnen suchet, denen ihr die große Not der Menschen vorstellet und sie anreget, sich an der Arbeit für mich und mein Reich zu beteiligen. Ihr sollet furchtlos reden, so wie es euch drängt, von mir und meinem Wort Zeugnis zu geben. Ihr sollet nicht die Menschen fürchten, die keinen Glauben haben und euch verlachen, auch nicht die Menschen, die gläubig zu sein vorgeben und euch als Ketzer bezeichnen wollen. Ihr sollet ruhig und gelassen bleiben und doch meines Wirkens Erwähnung tun. Ihr sollet den Menschen sagen, dass ich selbst mir Knechte ausbilde, dass aber diese freiwillig sich mir antragen müssen zum Dienst für mich. Ihr sollt ihnen sagen, dass ein jeder berufen ist und nur den Willen zu haben braucht, auserwählt zu werden, dass ein jeder mir dienen kann, wenn er nur will. Ich brauche noch viele Arbeiter für meinen Weinberg, denn es ist nicht mehr viel Zeit und viel Arbeit soll noch geleistet werden. Die Liebe aber soll sie anregen, mir dienen zu wollen, nicht der Lohn, ansonsten ihr mir keine guten Arbeiter sein könnet. Doch tausendfach will ich es denen vergelten, die helfen wollen in der letzten Zeit vor dem Ende, weil die Not riesengroß ist und von mir nicht Kraft meiner Macht behoben werden kann, solange ich den Menschen den freien Willen belassen muss, auf dass sie zur Vollkommenheit gelangen können. Ihr aber könnet einwirken auf eure Mitmenschen. Ihr könnet ihnen alles vorstellen. Ihr könnet ihre Herzen vorerst von Irrtum freimachen. Ihr könnet den Acker reinigen vom Unkraut, um dann den guten Samen, mein Wort, auszustreuen, der nun aufgehen wird zu schönster Blüte. Und dann wird auch die große geistige Not behoben sein für den, an dem ihr erfolgreiche Weinbergsarbeit geleistet habt. Dann habt ihr eure Mitmenschen gerettet aus geistiger Dunkelheit, denn mein Wort bringt ihm das Licht, so wie er es willig aufnimmt in sein Herz, darüber nachdenkt und nun nach meinem Willen tätig ist. Amen.